erschöpft der Schatz der Güte, so sich uns Menschen aufgetan. Es wird der Welt so Zorn und Fluch auf sich geladen, ein Stuhl der Gnaden und Segenszeichen aufgestellt und jedes gläubige Gemüte wird in sein Gemüt